Inoki Kanji, Abgeordneter des Oberhauses des japanischen Parlaments, der zu Besuch in der Demokratischen Volksrepublik Korea weilt, widmete dem Genossen Kim Jong-un ein Geschenk. Er übergab am 10. September dem stellvertretenden Vorsitzenden des ZK der Partei der Arbeit Koreas Ri Su-yong, Berater der Koreanisch-Japanischen Freundschaftsgesellschaft, das Geschenk für Kim Jong-un.